die Mauerstadt beherrscht unser Leben. Schönen guten Abend. Das ist allmähliche Zerkrümelung, ursprünglich als reine Kassettensendung gedacht. Jetzt aber auch mit ein paar anderen Sachen, denn wir haben hier nur ein Kassettendeck mit einem Kassettenschacht, in das ich die Kassetten reintun kann. Ich hatte eigentlich vor, mit Jana hier Kassetten abzuspielen, immer schön abwechseln. Jetzt bin ich alleine übrig geblieben mit Kassetten. Die habe ich dabei, verschiedene Proberaumaufnahmen auf Kassette, die sich in meiner unermesslichen Kassettensammlung angesammelt hatten. Leider weiß ich zum Teil selber nicht mehr, was das genau war und ob die Musik da drauf einen Namen hatte. Entschuldigung also, liebe Urheberin und lieber Urheber. Ich habe mich des Weiteren mit dem Filmemacher Ted Fendt unterhalten. Das hören wir dann zu Anfang. Ein Gespräch über seinen Film Classical Period, der am Freitag im Loro-Kino gelaufen ist, als Teil des Gegenkinos, das auch immer noch weiterläuft, morgen zum Beispiel. Gleichfalls morgen allerdings ist eine Lesung mit Anne Cotton, die ihren neuen Erzählungsband Leophilia, daraus vorträgt oder Teile davon vorstellen wird. Morgen um 20 Uhr im Sinneding zusammen mit Maya Maria Becker, die ebenfalls Romanartiges vorstellen wird, da in der Karl-Heine-Straße im Sinneding hinter dem Buchladen trifft. Erstmal aber kurz noch ein bisschen Musik, ehe ich dann hier das Interview starten werde mit Ted Fendt. Inside. waren die Plank Statements aus Melbourne in Australien von ihrer neuen Platte Science Are Rampant. Und jetzt aber zu einem Interview. Der Filmemacher Ted Fendt war nämlich gerade in Leipzig, nämlich anlässlich des Gegenkino-Festivals, das ja im Moment läuft. Da waren am Freitag hier im Loro-Kino zwei etwas längere Filme von ihm zu sehen, nämlich Short Stay aus dem Jahre 2016 und Classical Period aus dem Jahr 2018. Beide Filme fügen sich ein in das klassische amerikanische Independent-Kino. Ich musste ein bisschen an Strangers in Paradise von Jim Jarmusch denken. Im Zweierpack gesehen sind eigentlich besonders die Unterschiede zwischen den beiden Filmen und die Gemeinsamkeiten interessant. Classical Period lässt uns Bekanntschaft schließen mit einem Lesezirkel, der sich mit der göttlichen Komödie von Dante Alighieri befasst. Im Unterschied zu Short Stay sind die dargestellten Menschen nicht mehr allzu wortkarg. Sie erzählen aus den von Ihnen gerade gelesenen Büchern, schweifen ab. Ein bisschen was Monologisches hat es an sich und darin liegt auch der Reiz des Films, weil da unter der Oberfläche natürlich auch eine Art Spannungsverhältnis zwischen zum Beispiel Evelyn, einer der Protagonistinnen, die sich für Gedichte von Denise Levertov und Dante eben interessiert, und zwischen Cal, der sich so für so ziemlich alles sehr tiefgehend interessiert, entsteht. Das drückt sich dann eben nicht in Dialogen aus, sondern sie reden sozusagen aneinander vorbei. Der Betrachter, also in dem Fall ich, interpretiert so ein bisschen ein Spannungsverhältnis zwischen den beiden, die da vorkommen. Vielleicht aber auch interpretiere ich das nur hinein. Also das kann man da ja auch nie so genau sagen, was vom Filmemacher intendiert war und was man da selber drin sieht. Aber es korrespondiert auch irgendwie mit Motiven aus der göttlichen Komödie oder mit Gedichten von Denise Levertov, obwohl das der Filmemacher auch dementiert hat, dass das beabsichtigt sei. Motive wie Distanz, nicht zueinander gelangen können, finden sich ja auch da drin in der göttlichen Komödie. Und auch bei Denise Levertov, da habe ich extra nochmal reingelesen, in die sehr schönen Gedichte übrigens, finden sich so Motive von Distanz und erzwungener Nähe. Ja, sich durch lange textförmige Ebenen durchkämpfen, das steckt auch in dem Film drin. Tatsächlich wäre ich an einer Stelle, wo Cal furchtbar lang eine Textstelle der göttlichen Komödie erläutert, beinahe im Kino eingeschlafen. Aber es war sehr bequem dort im Loro-Kino. Beide Filme haben mir aber trotzdem äußerst gut gefallen, da sie eben auch total komische Filme sind. Die Figuren da drin sind so komisch, wie zum Beispiel Karl Rossmann im Amerika-Fragment Kafkas. Ein bisschen isolierte Figuren, sehr liebenswert und komisch, die von äußeren Kräften in der Bahn gehalten werden. Schwerfällige Menschen mit Erdanziehungskraft. Ja, jetzt aber erstmal das Gespräch mit Ted Fendt. Das habe ich schon vor der Sendung geführt. Ja, kannst du dich kurz vorstellen, Ted, und vielleicht beschreiben, was in Classical Period in deinem Film so passiert? Also ich bin Ted Fendt, USA, 89 in Philadelphia geboren. Ich mache 16mm Filme mit Laiendarstellerinnen und zurzeit hauptsächlich in den USA. Und in Classical Period, ja, es handelt sich um eine Lesegruppe von vier Menschen, die zusammen Dante lesen und darüber Diskussionen führen. Aber nicht nur um Dante, aber auch um anderen Themen, so wie Architektur und Musik, genau. Ja, das finde ich eigentlich auch ziemlich faszinierend. Aber ein bisschen haben die Menschen, die da dargestellt werden, zum Beispiel Cal und Evelyn, die haben auch so ein bisschen was Isoliertes an sich. Sie reden miteinander, aber bleiben irgendwie doch auch in ihrer Welt. Also ein bisschen auch so ähnlich wie in Short Stay, deinem anderen Film aus dem Jahr 2016, wo da der Protagonist Mike auch so ein bisschen verloren wirkt. Also auf mich wirken diese Schauspieler, diese Filmfiguren ziemlich komisch und auch ein bisschen rührend. Also so ein bisschen wie Buster Keaton in manchen seiner Filme. Also es sind sehr, Mike ist zum Beispiel so ein bisschen ein schwerfälliger Typ, oder in Classical Period. Also man kann die beiden Filme auch nicht so gut vergleichen, aber doch ist dieser Humor, den man auch darin sehen könnte, dass die eben sowas Isoliertes haben wie Buster Keaton oder so. Ist das für dich ein wichtiges Element in deinen Filmen, Humor? Ja, besonders mit Short Stay könnte ich sagen, dass ich mich viel mit den Erzählstrukturen von Stummkomödien beschäftigt habe. Und es war sehr wichtig, als ich angefangen habe, Filme anzuschauen, diese Filme Komödien aus den Stummfilmepoche zu entdecken. Ja, und dann Humor ist in meinem Alltag immer sehr wichtig. Und ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn ich einen Filmemacher kennenlerne, der sehr lustig ist und witzig, aber man sieht es nicht in den Filmen. Und genauso, das ist, finde ich, sehr normal, dass mein Humor irgendwie in den Filmen verkörpert wird. Ja. Die Wahrnehmung ist da ja auch sehr unterschiedlich. Also ich finde Franz Kafka total komisch, aber manche Leute können das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, du drehst oft auch mit befreundeten Menschen, die dann auch die Rolle der Schauspielerinnen und Schauspieler übernehmen. Entstehen deine Filme also auch in enger Zusammenarbeit mit deinen Freunden oder den darin dargestellten Menschen? Zum Beispiel Classical Period? Ja, also es fängt immer mit einem Freund oder einer Freundin an. Und ohne sie könnte ich den Film nicht machen. Also das war immer so von Anfang an. Und ja, ich weiß nicht, ich sehe etwas in einer Person, die ich oft lange Zeit kenne und habe plötzlich Lust, mit ihr oder mit ihm einen Film zusammen zu machen, also ein Porträt, aber wo es auch um Themen geht, die mich interessieren. Und ja, Classical Period und Short Story wäre unmöglich, wenn ich nicht Mike oder Karl kannte. Also ja. Ihr entwickelt auch die Drehbücher so ein bisschen dann zusammen vielleicht oder die Dialoge? Ja, durch Unterhaltungen, so beim Gespräch. Wir sitzen nicht zusammen am Schreibtisch und was auf dem Rechner schreiben, aber wir reden darüber oft lange Zeit und dann gehe ich weg und ich schreibe was und dann reden wir wieder darüber und das kann ein Jahr oder so dauern. Also ja, eine enge Zusammenarbeit, könnte man sagen. Also bei Classical Period geht es ja um einen Lesezirkel, der sich mit der göttlichen Komödie von Dante Alighieri beschäftigt. Ja. Und es geht aber auch um andere Dinge, um Architektur, wie du schon gesagt hast, oder auch um Gedichte von Denis Levertov. Ja. Haben diese Texte für dich auch eine Rolle gespielt bei den als Motiv oder so? Also dass quasi Motive aus der göttlichen Komödie oder aus Gedichten von Denis Levertov auch in den Film eingegangen sind. Also man kann da ja zum Beispiel in der göttlichen Komödie, das ist ja auch so ein Stoff, wo da quasi Menschen nicht zusammenkommen, oder? Also man könnte diese Motive da drin sehen. Wie ist das? Es wurde nicht so ausgedacht. Also ich meine, ich wollte hauptsächlich beim Schreiben eine Gruppe von Menschen darstellen, die sich sehr tief in diesen Themen interessieren. Und das war mein Hauptinteresse am Anfang. Und dann, ob die Elemente in den Büchern oder in den Gedichten irgendwie den Film beeinflusst haben, ist irgendwie, ich weiß nicht, danach gekommen. Also es war nicht von Anfang an so gedacht, aber solche Sachen haben wir beim Dreh oder beim Proben oder ich am Ende beim Schnitt, sie waren entdeckt und ich wollte es so offen lassen, dass man solche Sachen entdecken könnte, ich und die Zuschauer. Ja, genau, als Zuschauer sieht man das ja auch da drin, also auch ohne dein Zutun. Also ich habe zum Beispiel Gedichte von Denis Levertov dann auch erst nach dem Film gelesen und dachte, das passt doch total gut. Aber vielleicht war es gar nicht so beabsichtigt, so bewusst. Passiert das ja auch nicht immer wahrscheinlich. Nein, aber das ist Kino. Man kann so viele unterschiedliche Sachen zusammenbringen in einem Film durch Bild und Ton und dann entstehen unhervorgesehene Assoziationen und so weiter. Und also, ja, das ist normal. Geplant, aber ja, ganz normal, finde ich. Ja, du hast dich auch mit Filmen von Jean-Marie Stroop und Daniel Huillier beschäftigt. War das für dich bei Classical Period ein wichtiger Bezugspunkt? Also ich meine nicht so sehr, wenn man sich diese Filme von Stroop und Huillier anguckt. Also die Art, wie die Schauspieler darin agieren, hat eigentlich wahrscheinlich wenig zu tun mit deiner Art zu filmen. Aber dennoch könnte ich mir denken, dass da irgendwas vielleicht auch dich beschäftigt oder so. Oder? Ist das vielleicht so? Ja, also die Filme von Stroop und Huillier sind mir sehr wichtig natürlich. Und ich denke oft an ihre Filme, nicht nur, also auch an ihre Arbeitsweise. Das ist mir sehr wichtig. Ich meine, wie man in einem kleinen Team arbeitet und so weiter. Aber ob ich besonders an ihren Filmen irgendwie im Zusammenhang mit diesem Film, mit Classical Period gedacht habe, ist schwierig zu schätzen. Aber zum Beispiel, ich hatte ein Jahr vorher alle 47 Filme von Nathaniel Dorsky vorgeführt, also alles auf 16mm. Und das war irgendwie sehr wichtig für mich, in diesem Zeitpunkt so viel 16mm Filmmaterial zu sehen und diese 16mm Bilder auf der Leinwand zu sehen. Und das war auch sehr wichtig. Also ja, ich schaue so viele Filme an und manchmal bleiben Sachen länger im Kopf oder... Ja. Ja, du hast selber auch als Filmvorführer in New Jersey oder wo gearbeitet? Ich war in New York. New York. Ich habe 12 Jahre lang in New York gewohnt und ja, als Filmvorführer in unterschiedlichen Kinos und in einem Archiv gearbeitet. Das ist natürlich vielleicht unvermeidlich, dass man viele Bilder im Kopf hat von Filmen, die man vorgeführt hat. Ja. Ja, mir selber ist dieses US-amerikanische Indie-Kino erst durch den Film Strangers in Paradise von Jim Jarmusch so ein bisschen nahe gekommen. Ich habe den irgendwann gesehen und fand den total toll. Siehst du dich auch in so einer Tradition, ein relativ realistisches, aber auch irgendwie so ein bisschen poetische Bilder, ein bisschen auch wortkarg vielleicht? Gibt es sowas? Ja, ich weiß es nicht. Das ist auch schwierig für mich irgendwie zu schätzen oder einzuschätzen. Ich meine, realistisch, also vielleicht, ich sehe die Filme irgendwie beiläufig in der Handlung oder in der Inszenierung, aber dann versuche ich etwas ein bisschen formeller mit der Kamera und mit dem Ton zu machen als in anderen US-amerikanischen unabhängigen Filme. Und ja, ich weiß nicht, die Filme, die mir sehr wichtig waren, als ich das Kino entdeckt hatte, also als ich 17, 18 war, waren ja unabhängige Filme, aber eher Richtung Wonder, Killer of Sheep, also Filme aus den 70ern. Und dann später, also nicht später, ein bisschen später habe ich das europäische Kino aus den 60er, 70ern entdeckt und irgendwie aus dieser Mischung kommen meine Filme, würde ich sagen. Ja. Und was machst du jetzt so? Du bist nach Deutschland gezogen, stimmt das? Was hast du also als nächstes geplant? Ja, ich versuche nächste Woche einen Film in Deutschland zu machen, also auf Deutsch mit Freundinnen aus Deutschland und aus Österreich. Und es geht um die Leute, die im Film zu sehen werden, also so wie eine Wohnung, die ich sehr schön finde wegen dem Licht, wegen der Architektur. Und es geht auch um das Thema Schlaflosigkeit. Genau. Sind Orte für dich sehr wichtig? Also ich habe gelesen, dass du in Classical Period auch Orte, die dir viel bedeuten, irgendwie darin vorkommen. Ist das sehr wichtig? Also das Licht in Räumen, so was Privates, bestimmtes Licht? Ja, also ich wollte immer das dokumentarische Teil von Film ein bisschen vorbringen und jetzt will ich irgendwie einfach in schönen Räumen mit schönem Licht drehen. Das ist das Wichtigste. Ja, jetzt waren deine Filme hier zu sehen in Leipzig beim Gegenkino-Festival, also Short Stay und Classical Period. Kann man deine Filme auch noch anders anschauen, also auf DVD oder VHS-Kassette oder so? Nein. So illegal irgendwie, glaube ich. Aber ich habe die Filme für das Kino gemacht und gedacht, und ich finde, dass das eine ganz andere Erfahrung ist, als Filme zu Hause anzuschauen. Und deswegen habe ich entschieden, keine DVDs zu veröffentlichen und so weiter. Und ja, es gibt eine Tournee von den Filmen in Mai zwischen Lausanne und Paris. Da kann man die Filme in Europa sehen und dann vielleicht danach etwas anderes. Aber zurzeit sind die nur als Filmkopien zu sehen. Ja, schön. Na dann, im Kino sind die auch viel besser aufgehoben als auf DVD. Glaube ich, ja. Ja, kann man das irgendwo nachlesen? Hast du eine Homepage oder so, wann Vorführungen sind? Nein. Ich hab gar keine Präsenz im Internet, aber ich habe eine E-Mail-Adresse und Leute können mir schreiben, wenn sie möchten. Ja. Ja, du bist ein sehr analoger Typ. Genau. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und wünsche alles Gute dann mit der Filmtour im Mai mit Short Stay in Classical Period. Vielen Dank, Ted Fendt. Ja. Ach, das passt ja wunderbar. Kommen Sie herein. Wie geht's? Und wie es einem schon geht, bei dem Wetter. Sehen Sie, deshalb habe ich mir auch eine Magnetbandkassette aufgelegt. war die Gruppe Smoke mit dem Lied Shadowbox von der Platte Another Reason to Fast, schon etwas älter. Und ja, ich wollte nochmal, davor habt ihr das Interview mit Ted Fendt gehört, nochmal auf das Gegenkino hinweisen. Näheres zum Gegenkino unter gegenkino.de und morgen geht's da weiter um 19 Uhr im Loro-Kino. Nämlich mit Deutschlandbilder von Hartmut Bitomski als Regie aus dem Jahre 1982, 83 ist das Deutschlandbilder. Auch mit einer Einführung wird das sein von Ramon Reichert und danach noch Reichsautobahn um 21 Uhr, ebenfalls im Loro-Kino und ebenfalls von Hartmut Bitomski, allerdings ja aus dem Jahr 84 bis 86. Genau. Und wir machen weiter mit Musik. Alles Nähere zum Gegenkino, wie gesagt, gegenkino.de. Und wir hören jetzt nochmal eine neue Veröffentlichung der Band Maulgruppe um Jens Rachuth. Und da hören wir das Stück 13. Mit Messerstress und warten auf den Krieg. Er ist autark, frei wie die Luft, wird selten mal besiegt. Wer immer schimpft und schlecht gelaunt, der ist nicht sehr beliebt. Gruppe um Jens Rachuth, neue Platte, Tiere in Tschernobyl. Genau so klingt das. Und irgendwann spielt er auch hier in Leipzig, glaube ich, im Corn Island im Mai oder Juni. Genau, jetzt aber noch was, was auch bald ist, nämlich morgen Ann Cotton, nächsten Morgen, also am Montag, am 15.04. um 20 Uhr im Sinneding in der Karl-Heine-Straße aus Neuen Erzählungen. Vielleicht könnte man auch Roman dazu sagen, vom Umfang und auch vom Zusammenhang der einzelnen Erzählungen her könnte man sagen, das Buch heißt Leophilia, sind zumindest zusammenhängende Erzählungen. Zwei Erzählungen stechen dabei besonders durch ihre Länge heraus, nämlich die Erzählung Proteus und die Anekdoten vom Planeten Amore. Mit jeweils so 180 bis 230 Seiten Umfang hat das schon Romanumfang. Und die anderen Erzählabschnitte sind doch ziemlich kurz im Vergleich. Neophilia ist die Eigenschaft, sich ablösen zu können in der Chemie, vielleicht auch sowas wie löslich zu sein mithilfe von Lösungsmitteln. In den Anekdoten vom Planeten Amore wird da noch näher drauf eingegangen, was sich da wovon ablöst und was das mit Wilhelm Reich und der Stadt Osaka zu tun hat. Die Erzählungen haben das von Texten von Ann Cotton vielleicht gewohnte Assoziative und sozusagen auch ein bisschen Free-Jazzige. Wenn man sich darauf einlässt, macht es auch Spaß. Man sollte sich nicht zu früh durch das etwas Zerfasernde des Erzählens entmutigen lassen. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie in ihrem Gedichtband Verband, das vor 3 Jahren erschienen, jetzt auch im Sokamp Verlag. Ein sehr langes Vers-Epos auf ca. 200 Seiten, 150 Seiten, genau in gereimter Form. Wird da eine Fernsehmoderatorin auf eine Insel verbannt. Und ein bisschen vielleicht kann man in den neuen Erzählungen auch vielleicht was wiederfinden von ihrer Veröffentlichung aus dem Jahr 2013, Der schaudernde Fächer. Das waren auch schon Erzählungen, die aber alle eher kürzer waren. Also die neuen Sachen, die haben wie gesagt schon beinahe Romanumfang. Ja, die Erzählung Proteus zum Beispiel, die entführt uns nach Wien und vielleicht auch nach Ljubljana, jedenfalls nach Slowenien, in einige Höhlen zum Beispiel auch am Anfang der Erzählung hinein in eine Beziehung zwischen der oder dem Ich-Erzählerin-Ni und Gregoria Pirc, einer slowenischen Politikerin, die aus der autonomen Szene Ljubljanas hervorgegangen ist. Nach einer Weile tauchen auch wieder Figuren aus den ersten Erzählungen dieses Bandes Neophilia auf, zum Beispiel der Koreaner Xin, der in Slowenien eine experimentelle Plantage für wildwüchsigen Ginseng betreibt. Das ist sehr schön beschrieben, diese Plantage. Ein bisschen vielleicht kann ich hier ein Nachforschen nach einer möglichen proteischen Persönlichkeit in einem eben solchen Zeitalter erkennen. Also kurz erklärt, Persönlichkeiten, die sich wie der griechische Meeresgott Proteus beständig wandeln, ihre Erscheinung an die doch ziemlich bildhaften und medial erforderlichen Umstände der Gegenwart anpassen. Also ihr seht schon, das hat sowas, das sich Auflösende hat auch was mit den neuen Medien, dem Internet und so vielleicht ein bisschen zu tun. Das ist ja eigentlich auch ein ursprüngliches Motiv von Erzählen und von Fiktionen, eine Erzählfigur in eine Umgebung einzupassen. Die Erzählfiguren von Ann Cotton sind auf jeden Fall verwirrend, vielgestaltig, erfordern ziemlich viel Geduld. In den längeren Erzählungen ist es ein wenig wie in einem Bild ohne Konturen, das dann irgendwann eine Gestalt annimmt, wo man dann so langsam versteht, was das für ein Planet ist, auf dem man sich da befindet. In der Erzählung Anekdoten vom Planeten Amore, die zweite längere Erzählung, oder in Klammern auch Kafun genannt, entführt Ann Cotton uns in eine noch etwas ärger Science-Fiction-artige Umgebung. Ein paar Studenten an der Uni von Osaka in Japan entwickeln eine Art Zeitmaschine, basierend auf Wilhelm Reichs Orgon-Akkumulator und Oswald Wieners Bio-Adapter. Geht es hier um die Ablösung des Geistes vom Körper, nämlich eben auch um die dem Band seinen Titel gebende Liophilisation. Und das in einer Vorortbar in Osaka, die ansonsten auf Mehlspeisen spezialisiert ist. Also auch einen gewissen Humor kann man in den Erzählungen von Ann Cotton entdecken, immer wieder. Gleichzeitig ist die Handlung aber auch in einem Literaturclub angesiedelt, von dem die Ich-Erzähler-Ni ein wesentlicher Bestandteil, wenn nicht gar Gründungsmitglied ist. Das Ganze spielt auf verschiedenen Planeten, die jedoch nur langsam Gestalt annehmen. Nach einer Weile tritt dann eine Expertin auf, nämlich Silicon Shakti, die tritt auf den Plan, die mehr über die Ursprünge dieser Liophilisation weiß und dies dem Literaturclub dann erzählt. Ja, nur aber komplett nacherzählen kann ich die Erzählung leider noch nicht, weil ich das Buch auch erst seit kurzem besitze und noch nicht gänzlich bis zum Ende durchgelangt bin. Lest selber oder hört selber in der morgigen Lesung, morgen um 20 Uhr im Sinneding in der Karl-Heine-Straße. Und wir hören nochmal Maulgruppe wie ein Kind. This is the Zuchthausdirektor Wolf als Erbe des Dr. Mabuse. Sehr überrascht, wie? Zuchthausdirektor Wolf ist doch vor Ihren Augen gestorben. Stimmt. Ich sah seinen Wagen explodieren und sein Hudelmann verbrennen, den einer seiner willenlos Opfer tragen musste. Gut, Herr Lachen. Aber Sie irren sich trotzdem. Glauben Sie mir, Zuchthausdirektor Wolf haben Sie niemals kennengelernt. Sie musste ich schon viel früher beseitigen, um seinen Platz einnehmen zu können. Denn nicht einmal Sie haben bemerkt, dass ich die ganze Zeit über nur seine Maske trug. Ich bin auch nicht der Erbe von Dr. Mabuse. Mabuse. coming, but I feel nothing when I'm inside. You think it's funny how I wasted me? I keep on trying, but it's never enough. It's all trying, really. Ach, das passt ja wunderbar. Kommen Sie herein. Wie geht's? Wie es einem schon geht, bei dem Wetter. Sehen Sie, deshalb anschließend auch eine Kassette. Es ist alles eine Frage der Zeit. Fällt euch zusammen, seid bereit. Es ist alles eine Frage der Zeit. Fällt euch zusammen, Scheiße, was hab ich heute erwischt? Der Mensch ist kein Tier, verhalten, was er tut. Macht alles kaputt, was ist noch gut? Bis nur die Schritte, die Reise baut. Das war's wieder. Ihr befindet euch in ein... Letzte Blick, die letzte Tasse, letzte Arm, Planet, das letzte Essen, der letzte Kuss, als das das letzte war zu tun. Vielleicht ist das auch das letzte, was zu tun. Vielleicht ist das das letzte, was zu tun. Bevor du schon Schon so lange her, schon so lange her, schon ich nicht mehr weiß, wann es war, schon so lange her, schon so lange her, jeder andere Tag auch, nichts war anders als sonst, vielleicht war Montag, vielleicht auch Freitag, vielleicht war Montag, vielleicht auch Freitag, die Leute saßen auf den Bänken, es war sehr schön, ich ging zwischen ihnen lang und dann wird da mir plötzlich ist etwas passiert, doch ich wollte, dass ich vergaß. Ich fürchte, dass ich vergaß, es ist schon so lange her, schon so lange her, schon so lange her, schon so lange her, schon so lange her, schon so lange her. Nicht wahr, als sonst, kommt von jeder Hund auf, immer einmal sonst, und jeder anschauen, sonst, sonst. Ja, wunderbar. Kommen Sie herein. Wie geht's? Wie es einem schon geht, bei dem Wetter. Sehen Sie, deshalb habe ich mir auch eine Magnetbandkassette aufgelegt.

Ja, das war nochmal nicht Kassette, nämlich die neue Platte der Band Maulgruppe, erschienen auf dem Mator-Label hier in Leipzig, Tiere in Tschernobyl, und die spielen auch irgendwann jetzt im Conner Island, habe ich gelesen. Darauf kann man dann gespannt sein. Wir machen weiter mit Kassette. Kassette habt ihr auch schon vorher gehört, unter anderem Max Müller von der Band Die Mutter mit einer alten Aufnahme aus dem Jahr 1987. Danach waren es dann vermischte Werke, die ich auch nicht mehr so eindeutig identifizieren kann, aber hier ist noch jemand im Radio auf jeden Fall. Und ihr hört vielleicht sogar noch Radio um diese Uhrzeit, was ganz schön spät ist. Aber wir hören noch ein bisschen Punk jetzt und noch ein bisschen Kassette. Das ist, glaube ich, die Band Angekotzt aus der Nähe von Kassel, die ihr als nächstes hört. Genau. Die Band Angekotzt aus Baunatal, Nähe von Kassel. Genau, wir machen weiter mit einer neuen Veröffentlichung, zwar oder einer Wiederveröffentlichung, die Band Autoclave, nämlich aus Washington DC. Von der wurde unlängst das Gesamtwerk wiederveröffentlicht, und wie das klingt, hört ihr jetzt auf Discord Records natürlich. We'll be right back. Was war das? Was war da los? Was war da los? Es war am Tag wahrscheinlich Liebe plus Verzweiflung mit Todessehnsucht. Die Augen zu, die Haare tot. Der Arsch vom Mensch sind beide tot. Jetzt liegen sie da mit ohne Seele. Sie gibt's vielleicht, vielleicht als you're not a dirty mess. You can Leçon 11. Sur les grands boulevards. A. Voilà la Citroën bleue de Monsieur Leroc. Il a garé sa voiture entre une Peugeot noire et une Renault rouge. Il ferme sa voiture à clé. Daniel regarde la voiture jaune derrière la Renault. C'est une Matra, une Simca Sport. Il pleut. La rue est grise et triste. Madame Leroc a ouvert son parapluie. Monsieur Leroc porte son imperméable. Monique s'arrête devant un magasin de meubles et regarde les vitrines. Dans la vitrine à gauche, il y a une salle à manger. La table est blanche. Les chaises aussi sont blanches. À droite, il y a une chambre moderne. L'armoire est verte, les étagères aussi. Monsieur Leroc s'arrête devant une vitrine où il y a des vêtements pour hommes. Der Kram, die Sorge, der Kummer, er nagt und plagt, er nagt. We'll be right back. Metamorphotese. Casa pa' te, mi amor a mesa. I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper something soft in your ear. Somehow or other nothing seems quite so dear as this caressing what I know. No day and nights so lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine and love me only. Place before you. Final tone

Ja, wir sind immer noch hier. Ihr hört immer noch Radio Plau und immer noch die Sendung Allmähliche Verkrümmelung. Das ist die Gruppe Collate gewesen. Die haben auch gerade eine neue Platte rausgebracht. Communication und Selective Memory, eine Single. Genau, gerade erschienen. Ihr habt immer noch diese Live-Kassettensendung hier und im Hintergrund hören wir schon wieder eine Kassette. Unbekannten Ursprungs. Auch schon ab, die Kassette. Wahrscheinlich ist einfach die Kassettenseite zu Ende. Das macht nichts, wir machen einen kurzen Jingle rein. Ja. Ach, das passt ja wunderbar. Kommen Sie herein. Wie geht's? Wie es einem schon geht, bei dem Wetter. Sehen Sie, deshalb habe ich mir auch eine Magnetbandkassette aufgelegt. Ursprungs. Genau, aber nicht vergessen, ihr seid jetzt am Ende von Radio Plau angelangt, am Ende dieser Sendung Allmähliche Zerkrümelung, die es manchmal hier zu hören gibt. Nicht vergessen, morgens eine tolle Lesung mit Anne Cotton, morgen Abend um 20 Uhr im Sinneding in der Karl-Heine-Straße. Da wird sie ihren neuen Roman Leophilia vorstellen, den ich ja auch kurz vorgestellt habe. Wir hören nochmal kurz Musik und dann verabschiede ich euch bei Radio Plau, dass ihr dann wieder morgen hören könnt ab 18 Uhr. Und jetzt hören wir aber noch mal kurz. dziecko.